Моя тема сегодня называется «Быть настоящим». Also mein Thema heißt heute «Waschecht sein». И мы прочитаем сразу место Писания. Und wir lesen gleich eine Bibelstelle. Бытие 17, 1, 2, 1, 2 стих. Also der 1. Mose 17, der Vers 1 und 2. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle von mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Ходи предо мною и будь непорочен. Also wandle vor mir und sei untadelig. Или ходи предо мною и будь неповрежденным. Oder man kann anders sagen, wandle vor mir und sei непорожденный, also nicht verdorben. Да. Будь настоящим. Also sei echt. Будь таким, каким я тебя создал. Sei so, wie ich dich geschaffen habe. А Господь создал нас для своей славы, правда? Und der Herr hat sich für uns für seine Herrlichkeit geschaffen, nicht wahr? Он не создал нас для того, чтобы мы ходили пред людьми, правда? Er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir vor den Menschen wandeln, nicht wahr? И Господь говорит здесь Аврааму. Und der Herr sagt dem Abraham hier. Ходи предо мною. Wandle vor mir. Не подстраивайся под стандарты окружающих тебя народов. Und passe dich nicht an zu den Standards von dem Volk, was dich umgibt. Я твой Господин. Ich bin dein Herr. И вот недавно у нас были проповеди о том, как отличить фальшивку от оригинала, помните? Und vor kurzem hatten wir Predigten gehabt, wie man das Original von dem Falschen unterscheidet. Das könnt ihr euch bestimmt erinnern. Кому нужна фальшивка? Also wer braucht ein Fake? Никто не поднимает руку. Also keine möchte bestimmt ein Fake haben. Нам не нужны фейки. Also wir brauchen keine Fakes, oder? Okay. Может быть, фальшивка выглядит как оригинал. Vielleicht schaut ein Fake wie ein Original aus. Но через некоторое время мы знаем, качество себя покажет, правда? Aber wir wissen alle, dass nach einer bestimmten Zeit die Qualität sich auf jeden Fall zeigen wird. И все любят фирменные вещи. Und alle von uns mögen die Firmensachen. Но не все могут себе это позволить, к сожалению. Aber nicht alle können sich das leider leisten. И вот однажды ты натыкаешься на свою любимую фирменную вещь. Und eines Tages kommst du so an deine Lieblingsfirmensache oder Kleidung. Я так давно хотел это иметь. Und dann sagst du, ich wollte das schon so lange haben. Но вдруг ты обнаружишь, что она так дорого стоит, тебе это просто не по карману. Und plötzlich merkst du, es ist so teuer und du kannst es dir nicht leisten. Потом ты идешь дальше. Dann gehst du weiter. И потом видишь, такая же точно вещь, но в 5 раз дешевле. Dann siehst du dieselbe Sache, aber die ist 5-mal billiger. Ура! Und dann sagst du, wow. Natürlich verstehst du, dass es ein Fake ist. Но ведь никто же не знает. Aber das weiß doch keiner. Через некоторое время, конечно же, качество обнаружится. Aber nach einer bestimmten Zeit zeigt sie natürlich die Qualität. Цвет поменялся. Die Farbe wird sich verändern. Нитки полезли, да? Die Fäden gehen raus. Okay. Okay. Это фальшивка, а не оригинал. Das ist ein Fälschung, das ist kein Original. Наверняка китайская, да? Und höchstwahrscheinlich aus China. Okay. Знаете, ведь мы люди тоже иногда так выглядим. Wisst ihr, wir als Menschen schauen auch so manchmal aus. Насколько ты настоящий перед Богом? Also, wie echt bist du vor Gott? Насколько вера твоя настоящая? Wie echt ist dein Glaube? Люди приходят к Богу по разным причинам. Die Menschen kommen aus verschiedenen Gründen zu Gott. Кто-то приходит к Богу за ответами. Jemand kommt zu Gott, weil er Antworten bekommen möchte. Кто-то приходит за исцелением. Jemand möchte Heilung haben. Кто-то хочет иметь друзей или семью. Jemand möchte Familie oder Freunde haben. Это все неплохо, это все хорошо. Das ist alles nichts Schlechtes, das ist alles gut. Но вы знаете, что немного те, кто приходит к Богу из-за самого Бога. Aber wisst ihr, nicht viele sind die zu Gott kommen wegen dem Gott selbst. И вот сегодня я хочу с вами поговорить о масках. Und heute möchte ich mit euch über die Masken sprechen. Да, о тех масках, которые люди носят каждый день. Ja, über diese Masken, die Menschen jeden Tag tragen. Okay. И вот с одними людьми человек ведет себя так, с другими иначе. Also mit einigen Menschen tut sich der Mensch so verhalten, mit den anderen so. Перед шефом часто человек одевает одну маску. Vor dem Chef tut der Mensch öfters mal eine andere Maske anziehen. Потом выходит из кабинета. Dann kommt aus dem Büro raus. И уже начинает важничать. Und schon fängt an, sich was einzubilden. Шеф он был такой послушный. Also mit dem Chef war so gehorsam. А с другим он такой важный. Und mit anderen ist so wichtig. С друзьями мы бываем одни. Mit den Freunden sind wir manchmal so. Дома мы другие. Zu Hause sind wir doch anders. В церкви иногда мы бываем одни. Und oftmals sind wir in der Gemeinde so. Вне церкви. Aber außer der Gemeinde. Другие. Anders. Или такие же. Oder sind wir genauso. Okay. Помните того должника из притчи? Könnt ihr euch erinnern an den, an diesen Schuldner aus dem Gleichnis? Вот только что он стоял на коленях перед своим господином, умолял его о милости. Gerade eben stand er auf den Knien und hat seinen Herrn angefleht, dass er ihm vergibt. А потом вышел от царя и начал душить своего должника. Dann geht er von dem König raus und fängt an, seinen Schuldner zu erwürgen. И вы знаете, нас с самого детства приучают уже ходить перед людьми. Und wisst ihr, von Kindheit auf wird uns anerzogen, dass wir vor Menschen wandeln sollen. Не веди себя так. Hör auf, dich so zu verhalten. Не делай так. Tu nicht so. Это неприлично. Das ist nicht anständig. Это некрасиво. Das ist nicht schön. Конечно, нам нужно прививать нашим детям нормы приличия, правда? Natürlich sollten wir auch die Anstandsregeln unseren Kindern anerziehen. Но на самом деле нас приучают ходить перед людьми. Aber tatsächlich werden uns anerzogen, dass wir vor Menschen wandeln sollen. И вот 18 годам мы уже профи ходить перед людьми. Und wenn wir 18 sind, dann sind wir bereits Profi vor den Menschen zu gehen. Мы уже знаем, как понравиться людям. Also wir wissen bereits, wie wir den Menschen gefallen können. Что обо мне подумают? Was würden sie über mich denken? Что обо мне скажут? Was wird über mich gesprochen? Наверное, вот для этого Instagram изобрели. Wahrscheinlich dafür ist Instagram geschaffen worden. Ну вы знаете, я не знаю, у кого есть Instagram, вы наверное знаете, да? Also ich weiß nicht, wer von euch Instagram hat, все сплошные звезды. Aber da sind alle lauter Sterne drin. И так, и эдак, да? So ein Selfie, so побольше бы лайков только собрать. Und Hauptsache, man tut viele Likes einsammeln. Знаете, мы привыкли ходить перед людьми. Wisst ihr, wir sind gewohnt, vor Menschen zu wandeln. Мы даже не знаем, что такое не ходить перед людьми. Wir wissen es gar nicht. Wir können nicht so, wie es ist, ohne vor Menschen zu wandeln. Одеваемся в хорошие шмотки. Also wir tun gute Klamotten anziehen. Чтобы другие оценили. Damit die anderen uns bewerten. Покупаем дорогие телефоны или машины, которые нам даже не по карману. Wir kaufen teure Handys, wir kaufen teure Autos, die wir uns gar nicht leisten können. Может быть, даже в кредит залезть. Vielleicht nimmst du dafür sogar einen Kredit auf. Вы знаете, вот с этим у нас огромная проблема. Und wisst ihr, damit haben wir wirklich ein großes Problem. Потому что мы ходим перед людьми. Denn wir wandeln vor den Menschen. И иногда забываем, мы как христиане. Und oftmals vergessen wir als Christen, что мы прежде всего должны ходить перед нашим Творцом, перед Господом. Dass wir als allererstes vor unserem Schöpfer wandeln И sollen. Мнение людей, оно часто бывает для нас важнее, чем мнение самого Бога. Und oftmals ist die Meinung von anderen Menschen für uns wichtiger als von dem Gott selbst. Вот однажды фарисеи пришли к Иисусу и сказали: Eines Tages kamen die Pharisäer zu Jesus und sagten zu ihm: Мы знаем, что ты нелицеприятно судишь. Also wir wissen, dass du nicht ohne Ansehen bist, dass du so. Откуда они знали это? Woher wussten sie das? Да потому что они видели, что Иисусу начихать, что о нем скажут люди. Denn sie wussten, dass es Jesus absolut egal ist, was die Menschen über ihn sagen werden. Иисус никогда не шел на поводу людей. Und Jesus hat nie nach Menschenmeinung gehandelt. Иисус никогда не делал то, что от него ожидали люди. Und Jesus hat niemals das getan, was die Menschen von ihm erwarteten. Многие пытались манипулировать им. Also, viele haben versucht, ihn zu manipulieren. Но Иисус всегда знал, что хочет от него Отец. Aber Jesus wusste immer, was der Vater von ihm wollte. Зачем люди носят маски? Warum tragen die Menschen oder wozu tragen die Menschen die Masken? Может быть, чтобы получить выгоду? Vielleicht ihren Vorteil zu verschaffen? Или может быть, выглядеть немножко получше, чем есть на самом деле? Oder ein bisschen besser auszusehen, als sie tatsächlich sind? Молодежь хочет произвести впечатление, да? Also die Jugend möchte einen Eindruck erwecken. Поэтому это cool, такие бывают cool. Natürlich sind sie manchmal, und deswegen sind sie okay. Manchmal so richtig cool. И вот знаете, у одних моих родственников, bei einigen meinen Verwandten, когда я еще была девочкой, als ich noch ein kleines Mädchen war, у них в доме висели ритуальные маски. Sie haben zu Hause auf den Wänden solche rituelle Masken gehangen. Мой дядя много ездил по заграницам, и он привозил всякие такие вот штучки. Mein Onkel reiste sehr viel und hat immer wieder aus dem Ausland solche Dinge mitgebracht. У них много чего было, как в музее. Also die haben sehr viel gehabt, wie in einem Museum. Вот эти вот ритуальные маски, они меня больше всего интриговали. Und diese rituellen Masken, die haben mich am meisten intrigiert. И вот мой дядя, он рассказывал разные истории, такие жуткие про эти маски. Und mein Onkel hat immer solche furchterregenden Geschichten über diese Masken erzählt. И мы их боялись. Und wir haben wirklich Schiss gehabt. И вот он рассказывал, что мужчина африканских племен. Er hat erzählt, dass ein Mann aus dem afrikanischen Stamm. Одевали вот эти ритуальные маски. Die Männer, die haben diese rituellen Masken angezogen. Одну маску для определенного ритуала. Also eine bestimmte Maske für einen bestimmten Ritual. Другую маску для другого ритуала. ритуала. Und die andere Masken für das andere Ritual. И они начинали вести себя так соответственно. Und die haben auch dementsprechend angefangen, sich so zu verhalten. И вот присмотрите, пожалуйста, повнимательнее к окружающим вас людям, когда вы едете в транспорте или на улице. Und versucht mal ein bisschen aufmerksamer die Menschen zu beobachten, wenn ihr irgendwo im öffentlichen Verkehr seid oder spazieren geht. Вы никогда не обращали внимания, что у многих на лицах одеты маски? Habt ihr nie bemerkt, dass viele Menschen Masken anhaben? А как выглядит человек без маски? Aber wie schaut ein Mensch ohne Maske aus? Когда он спит? Wenn er schläft? Okay. Как он выглядит, когда он дома среди своих? Wie schaut aus, wenn zu Hause ist, unter ihr, unter seinen? Не знаю, если вы смотрели фильм Sister Act. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon diesen Film gesehen habt, Sister Act. Oh, mir этот фильм очень нравится. Also ich liebe diesen Film sehr. И вот там есть такой эпизод в конце фильма. Und da gibt es am Ende des Films so eine Episode. Братья монахи едут на машине, спешат also, очень. Brüder, wie heißen Monache? Die Mönche, die fahren dann im Auto. Они спешат куда-то очень. Also sie eilen sehr. И вот они значит едут, и кто-то их там подрезает. Und sie fahren so schnell und einer schneidet sie. И вот этот брат монах, который был за рулем. Und dieser Bruder Mönch, der am Steuer war. Высовывается окно и кричит: Старый осёл! Und schreit aus dem Auto: Du alter Depp. Alter Esel. Мам, как-то не соответственно, брат монах, да, alter Esel. Aber das entspricht irgendwie nicht einem Bruder, der ein Mönch ist, der sowas schreit. Okay. Давайте зададим сегодня себе вопрос. Lass uns selbst uns eine Frage stellen. Давно ли ты видел себя таким, какой ты есть на самом деле? Wie lange hast du dich schon nicht gesehen, wie du tatsächlich bist? Как часто, oder wann das letzte как Mal? Часто ты одеваешь маску? Also wie oft ziehst du eine Maske an? Может быть, ты не уверен. Vielleicht bist du dir nicht sicher. И тебе нужна эта маска. Und du brauchst diese Maske. Но какое у тебя твое лицо? Aber was hast du für ein Gesicht? И вот, чтобы не забыть, как мы выглядим, нужно почаще смотреться в зеркало Слова Божьего. Und damit wir nicht vergessen, wie wir aussehen, sollten wir öfters mal in das Spiegelwort Gottes schauen. Давайте прочитаем послание Якова, 1 глава. Lass uns den Brief von Jakobus lesen. 23-25 стих. Also 23-25. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Кто вникнет в закон? Also der praktisch sich mit dem Gesetz auseinandersetzt. И пребудет в нем. Und bleibt auch darin. Тот будет слушателем внимательным. Der wird ein aufmerksamer Hörer sein. И вот в зеркале Слова Божьего ты сможешь увидеть все свои недостатки. Und im Spiegel Gottes wirst du all deine nachteilige Dinge sehen. Все несовершенства твоего характера или сердца. Deine Unvollkommenheit von deinem Charakter und von deinem Herzen. Слово Божье, оно правдиво. Denn Wort Gottes ist wahrhaftig. И вот нам нужно почаще проверять свое сердце. Und deswegen sollten wir öfters mal unser Herz prüfen. Очищать его. In reinigen. Работать над характером. An unserem Charakter arbeiten. Вы знаете, это так здорово, это так легко ходить в непорочности. Wisst ihr, es ist so toll und es ist so schön, einfach in diese Reinheit, in diese, ja, tadelig, untadelig zu sein. Когда тебя совесть не давит. Wenn dein Gewissen dich nicht anklagt. Когда у тебя легкость такая внутри. Wenn du so eine Leichtigkeit hast in dir. И ты перед Богом. Und du bist vor Gott. И у тебя такая радость. Und du hast so eine Riesenfreude. Und Господь твой Господин. Und du sagst, mein Herr ist mein Herr. Ist mein Herr. И вы знаете, маски носить гораздо легче, чем изменяться. Und wisst ihr, die Masken zu tragen ist wesentlich leichter, als sich zu verändern. Но ведь Господь, Он же видит наше настоящее лицо. Aber der Herr sieht doch unser echtes Gesicht, oder? От Бога это же бессмысленно прятаться, правда? Also vor Gott ist das absolut blödsinnig, sich zu verstecken. Mm-hmm. Und И sinnlos. Вот ты можешь надеть любое лицо. Du kannst jedes Gesicht anziehen. И можешь уже даже начать ощущать себя этой личностью. Du kannst sogar vielleicht dich schon in wie diese Person oder wie diese Person sein oder in sie versetzen. И даже окружающие начинают тебя так воспринимать. Sogar dein Umfeld fängt an dich so zu anzunehmen. Но это не ты. Aber das bist nicht du. Но это не ты. Das bist nicht du. И когда-нибудь ты устанешь от этих масок. Und eines Tages wirst du müde sein, diese Masken zu tragen. Когда-нибудь ты даже перепутаешь их в конце концов. Und irgendwann einmal wirst du sogar vielleicht die auch verwechseln. Помнишь этот фильм «Маска», да? Könnt ihr euch erinnern an diesen Film «Маске»? Das ist ein alter Film. С Джимом Керри в главной роли, помните? Джим Керри in der Hauptrolle. И вот герой фильма находит случайно маску. Und die Helden des Filmes, die zufällig eine Maske finden. Примеряют ее на свое лицо. Und sie passen das an ihren Gesichtern. Эта маска начинает управлять его действием. Also sie probieren diese Maske an und diese Maske fängt an, diese Menschen zu regieren. И он начинает вытворять всякие такие штучки. Und er fängt an, irgendwelche solche Dinge zu tun. Да, зрители в восторге. Und die Zuschauer sind begeistert. Но на самом деле это не смешно. Aber tatsächlich ist das absolut nichts zum Lachen. Потому что он сам, он уже не хозяин своего тела. Denn er selbst ist nicht mehr der Herr von seinem eigenen Körper. Парень страдает. Und der junge Mann leidet darunter. И вынужден даже расплачиваться за ношение этой маски. Und er muss sogar dafür zahlen, dass er diese Maske trägt. Помните, маска побудила его к тому, чтобы совершить ограбление. Könnt ihr euch erinnern, sogar, dass die Maske ihn sogar dazu genötigt hat, dass er einen Raub macht. Он даже ужаснулся, что он был на такое способен. Und er hat selbst vor sich erschrocken, dass er überhaupt so fähig war, das zu tun. Потому что без маски он вообще даже не решился, ему бы это в голову не пришло. Denn ohne diese Maske hätte niemals auf den Gedanken kommen können oder ja, sollen. Потому что он на самом деле не такой уж и смелый человек. Denn er selber ist tatsächlich nicht so mutiger Mensch. Если вы помните, он вообще неудачник даже был, да? Wenn ihr euch an den Film erinnern könnt, er war sogar ein Loser. И вот в начале, когда он эту маску надел, und am Anfang, wo er diese Maske anzog, он даже обрадовался. Er hat sich sogar total gefreut. О, можно быть таким смелым, таким дерзким. Oh, man kann so frech sein, so dreist und so mutig. Такой cool. Also so richtig cool sein. Помните, танцует там, да, und с этими dann, штучками. Dann tanzt er dort so. Okay. Но вот как раз вот это то, что ему не доставало. Aber genau das, das hat ihm gefehlt vorher. И ему кажется, что вот я нашел то, что мне нужно. Und er denkt so, das ist genau das, was woran er so lange gesucht hat. Но постепенно маска все сильнее приклеивается к его лицу. Aber nach und nach klebt oder wächst diese Maske an seinem Gesicht an. И ему все сложнее и сложнее отдрать эту маску от своего лица. Und es wird ihm schwieriger und schwieriger, diese Maske von seinem Gesicht einfach abzureißen. Маска управляет его жизнью. Und die Maske leitet und regiert sein Leben. Она притягивает его как магнит. Also sie zieht ihn an wie ein Magnet. Потому что под этой маской можно скрыть свои недостатки, свои страхи. Denn unter dieser Maske kann man seine Schwächen und seine Ängste verbergen. И можно быть таким уверенным, да? Man kann so sicher sein, таким ловким, успешным, also so erfolgreich, непобедимым und unbesiegbar. Да, мы живем в мире с определенными правилами. Ja, wir leben in der Welt mit bestimmten Regeln. В нашем мире выживает сильнейший. Also in unserer Welt überlebt der Stärkste. И мы все знаем, что в нашем мире правит несправедливость. Und wir wissen, dass in unserer Welt die Ungerechtigkeit regiert. А умение преподать себя, да? Sondern aber das Können, sich ja, den Menschen so vorzustellen, wie sie nicht sind. Где все стараются подняться над другими. Wo jeder versucht, sich über den anderen zu erhöhen. Может быть, даже если придется пройти по головам. Auch wenn es nötig ist, dann über Leichen gehen. Но в Царстве Божьем не так. Aber im Reich Gottes ist das anders. В Царстве Божьем, если ты хочешь быть большим, стань слугою. Und im Reich Gottes ist das anders. Wenn du größer sein möchtest, dann sei ein Diener. Потому что точно так же поступал Иисус. Denn genauso hat Jesus gehandelt. И величие, оно не в превосходстве, а в смирении. Und die Größe ist nicht über deine Erhabenheit, sondern die liegt im Demut. И сильный не тот человек, который умеет управлять другими. Und der Stärkste ist nicht derjenige, der die Fähigkeit hat, die anderen Menschen zu regieren. Сильный не тот человек, который подавляет других. Und der Starke ist nicht derjenige, der die anderen Menschen unterdrückt. А кто умеет владеть собой. Sondern der die Fähigkeit hat, sich zu beherrschen. И вот буквально вчера начался карнавал. Und gestern hat der Karneval schon begonnen. Ну, вы, конечно, вот это не знаете. Wahrscheinlich wisst ihr das nicht. Okay. И вот этот карнавал будет длиться 3 месяца. Und dieser Karneval wird 3 Monate lang andauern. Ну что скажете вы? Und dann fragt ihr euch vielleicht, ну ja, ist doch egal. Ну что тут такое? Ну карнавал. Na, was ist daran falsch? Ну переодеваются люди. Also die Menschen tun sich verkleiden. Ну шутят, ну дурачатся. Ну ja, die machen Blödsinn, die witzeln dort. Но знаете, это не просто переодевание. Aber wisst ihr, das ist nicht nur einfach sich umkleiden. Это не просто шутки, костюмы. Das sind nicht einfach Kleider, Kostüme. Это безумство. Das ist einfach Verrücktheit. И вот идея карнавала, она пришла в средневековье среди аристократов. Und die Idee, Karneval zu veranstalten, die kam den Aristokraten früher in den Sinn. Вот эти аристократы, они должны были все время соблюдать правила приличия. Denn die Aristokraten, die mussten immer die Anstandsregel beachten. Такие чопорные, да, такие. Also die waren immer so anständig. Да, все время правильно все поступать. Immer ernst und alles musste Etikett. Alles richtig sein. Ja. Салфеточки, да. Also man darf das nicht machen und so die Serviette benutzen. Ну, вот быть приличными для них было очень скучно. Aber höflich zu sein oder anständig zu sein war für sie einfach nur zu langweilig. Поэтому они изобрели карнавал. Deswegen haben sie diesen Karneval erschaffen. Когда они могли одевать маски животных, wo sie dann die Masken von den Tieren anziehen konnten. Когда никто не мог их узнать, wo niemand sie erkennen konnte. И они могли делать, что хотят. Und sie konnten tun, was sie gewollt haben. И вы знаете, какой-то английский лорд. Und wisst ihr, einer von englischen Lords, он одевал эту маску. Der zog diese Maske an. И мог на карнавале вести себя как свинья. Und konnte sich auf dem Karneval so verhalten wie ein Schwein. И никто не мог его устыдить, потому что никто не знал, кто Und это. Und keiner konnte ihn beschämen, weil niemand wusste, wer das ist. А вот на утро. Aber am frühen Morgen. Все снимали свои маски. Alle zogen ihre Masken aus. И снова становились дамами, господами. Und wurden wieder zu den Damen, zu den Herren. И были такие приличные. Und wurden dann so anständig und höflich. Они вели двойную жизнь. Also sie hatten ein zweideutiges Leben geführt. В обществе они были приличными. Also in der Gesellschaft waren sie anständig. На карнавале они были животными. Und am Karneval waren sie Tiere. И вот до сих пор считается, что во время карнавала можно делать все, что угодно. Und bis heute ist das so, dass die Menschen sagen, dass auf dem Karneval alles erlaubt ist. То есть нет никаких границ. Also das bedeutet keine Grenzen. Делай, что хочешь. Mach, was du willst. Люди в масках, никто их не узнает. Die Menschen haben Masken an und keiner erkennt sie. Значит, можно не сдерживать себя. Dann braucht man sich nicht zu beherrschen. Но что происходит потом? Aber was geschieht danach? Знаете ли вы, что через 9 месяцев? Wisst ihr dann nach 9 Monaten? Рождаются дети с физическими отклонениями. Werden Kinder geboren mit physischen Abweichungen. Это так называемые алкогольные дети. Das sind sogenannte Alkoholkinder. Которых мама и папа зачали по пьянке. Wo die Mama und Papa während Alkoholkonsum empfangen haben. Sorry. И этих детей никто не хотел. Und diese Kinder wollte keiner. И число абортов после карнавала зашкаливает. Und die Zahl der Abtreibungen, das wird ziemlich hoch nach dem Karneval. Можете проследить по статистике. Also ihr könnt das gerne die Statistik anschauen. И грех, он несет смерть. Und die Sünde, die bringt den Tod. Люди любят маски и привыкают к ним. Und die Menschen lieben Masken und sie gewöhnen sich an diese Masken. Они чувствуют себя без маски, как без штанов. Sie fühlen sich ohne Maske wie ohne Hose. Люди привыкают лицемерить. Die Menschen gewöhnen sich zu heucheln. Почему? Wieso? Почему они боятся показаться такими, какие они есть? Wieso haben sie Angst, sich so zu zeigen, wie sie tatsächlich sind? Может быть, они привыкают к этим маскам? Vielleicht gewöhnen sie sich an diese Masken. Вы знаете, Адам и Ева, они согрешили в раю. Wisst ihr, Adam und Eva, als sie im Paradies gesündigt haben, они потеряли свою естественность. Sie haben ihre Natürlichkeit verloren. Им понадобились листья и шкуры животных. Sie brauchten Blätter und sie brauchten die Tierfelle. Но это тоже такая своеобразная маска, да? Das ist auch so seine Art Maske. Ну, как бы не здесь, а там, да? Also nicht hier, sondern da. Okay. И okay. Они уже в Едемском саду научились лицемерить. Und sie haben bereits in Eden Garten angefangen zu heucheln. Иисус предупреждает также своих учеников, Und auch Jesus warnt seine Jünger, чтобы они боялись закваски фарисейской и саддукейской. Dass sie den Sauerteig von Pharisäer und Sadduceer sich zurückhalten sollen. Потому что это есть что? Die sollen Angst davon haben. Denn warum das so ist? Was ist das? Потому что это лицемерие. Weil das ist eine Heuchelei. И вот смотрите, как лицемерие описывает словарь. Und schau mal her, wie das Wörterbuch da die Heuchelei überhaupt umschreibt. Это фальш. Das ist die Falschheit. Лживость. Verlogenheit. Неискренность. Unaufrichtigkeit. Двуличие. Doppelgesicht. Verstellung. Притворство. Vortäuschung. Лукавость. List. Ну и так далее. Und so weiter. Лицемерие в русском языке даже переводится как примерять лица. Also die Heuchelei wird auch so in Russisch übersetzt wie sich die Gesichter anprobieren. И вы знаете, даже вот не сама примерка лиц опасна. Und wisst ihr nicht, das Anprobieren von diesen Gesichtern gefährlich ist. Иногда нам просто приходится даже одевать какую-то маску. Manchmal sind wir sogar kann man das nicht ausweichen, dass man ein вынужден иногда. Also manchmal sind wir genötigt, das anzuprobieren. Но опасность в том, что эта маска может прирасти к нашему лицу. Aber die Gefahr besteht, dass diese Maske an unser Gesicht anwachsen kann. И мы теряем свою естественность. Und dann verlieren wir unsere Natürlichkeit. И начинаем играть какие-то роли. Und fangen dann irgendwelche Rolle einzunehmen und zu spielen. В том числе и перед Богом. Und das auch vor Gott. Я иногда слышала, как христиане говорят. Manchmal höre ich, wie die Christen sagen, in моей жизни нет радости. In meinem Leben gibt's keine Freude. Я все делаю. Ich mache alles. Я хожу в богослужение. Ich gehe zum Gottesdienst. Я посещаю мероприятия церкви. Ich besuche alle Veranstaltungen der Gemeinde. У меня есть служение в церкви. Ich habe einen Dienst in der Gemeinde. Но у меня нет радости. Aber ich habe keine Freude. У меня нет радости. Ich habe keine Freude. Почему так? Wieso ist das so? Ведь это ненормально, правда? Denn es ist doch nicht normal, nicht wahr? Правда? Nicht wahr? Господь дает нам радость. Der Herr gibt uns die Freude. Что-то мы потеряли. Wir haben etwas unterwegs verloren. Вот куда-то делась она, эта радость. Да? Irgendwie ist die Freude einfach weg. Я никого не осуждаю сейчас. Ich verurteile jetzt niemanden. Потому что, знаете, это частое явление в наше время. Dann wisst ihr, das ist eine Erscheinung, die oftmals in unsere Zeit kommt. И вот давайте попробуем просто разобраться, почему эта радость уходит из жизни. Lass uns einfach jetzt mal nachdenken, warum diese Freude verschwindet. И вот через пророка Иеремию Бог говорил к своему народу. Und durch den Propheten Jeremia hat Gott zu seinem Volk geredet. Вы оставили меня. Ihr habt mich gelassen, ich habe mich zurückgelassen. Источник воды живой. Ihr habt mich verlassen und die Quelle des lebendigen Wassers. И высекли себе водоемы разбитые. Und habt ihr euch Brunnen rausgeschlagen, die leer sind. Которые даже воды удержать не могут. Die nicht einmal Wasser halten können. Иными словами, und mit anderen Worten gesagt, заменили оригинал на фальшивку. Ihr habt das Original durch eine Fälschung getauscht. Наверное, тоже китайское, да? Wahrscheinlich auch chinesisches. Вот это то, что дьявол хочет делать в нашей жизни. Das ist das, was der Teufel in unserem Leben machen möchte. Чтобы мы, найдя источник живой воды, damit wenn wir die Quelle des lebendigen Wassers gefunden haben, пытались найти жизнь где-то еще. Dass wir noch irgendwo nach Leben suchen. Некоторые ищут ее там, где этой жизни вообще не может быть. Manche suchen dort das Leben, wo das Leben gar nicht da ist. Кто-то ищет, может быть, супруги. Vielleicht jemand sucht das in einem Partner, in кто-то в работе. Oder jemand in seinen Job. Может, кто-то в служении Богу даже ищет ее. Manche vielleicht sogar in dem Dienst an Gott. Но вы знаете, aber wisst ihr, можно много суетиться по жизни. Man kann sehr viel hektisch durch das Leben gehen. Можно даже, может быть, что-то делать для Бога. Man kann sogar was für Gott tun. Но забывая сам источник. Aber man vergisst oft dabei die Quelle. Ведь только Бог может восполнить всякую нашу нужду. Denn nur Gott kann jedes Anliegen von uns erfüllen. Только Бог может утолить твой голод и твою жажду. Nur Gott kann deinen Durst und deinen Hunger stillen. И вот почему так происходит? Aber wieso geschieht das dann so? Что придя к Богу, мы начинаем так хорошо. Dass, wenn wir zu Gott kommen, dann fangen wir so gut an. Он насыщает нас. Er erfüllt uns. Мы слушаем Его Слово. Wir hören sein Wort. Мы радуемся. Wir freuen uns. У нас так все хорошо. Bei uns ist alles so super. И кажется, что вот, ну, все смогу пройти, да? Und man denkt sich, ich kann alles durchgehen. Потому что Господь со мной. Denn der Herr ist mit мы mir. Верим Ему. Wir glauben an ihn. Но вот как-то со временем начинает что-то меняться. Aber etwas fängt an, sich zu verändern mit der Zeit. Мы начинаем видеть недостатки в церкви. Wir fangen an, die Defekte, also Schlechtes an der Gemeinde, oder nicht, was heißt Недостатки nochmal, was Was nicht okay ist in der Gemeinde, sehen wir. Мы начинаем обижаться на людей. Wir fangen an, uns auf die Menschen zu beleidigen. Может быть, даже на самого Бога. Sogar vielleicht auf Gott selbst. И вот мы движемся как бы по инерции. Und wir, wir bewegen uns wie Automaten. И вот мы начинаем искать себя. Wir fangen an, uns zu suchen, но не в самом Боге, aber nicht in Gott selbst, а в каких-то делах для Него, sondern in irgendwelchen Werken, gegenüber ihm. Вот внешне мы выглядим вроде бы так же. Also äußerlich schauen wir irgendwie genauso. Можем ходить также в церковь. Du kannst genauso in die Gemeinde gehen. Вроде также молимся. Wir beten auch gemeinsam. Вроде также поем. Und irgendwie singen wir genauso. Радости нет. Aber die Freude fehlt. Качество не то. Es ist eine andere Qualität. И вот тогда появляются безрадостные и усталые христиане. Und erst dann kommen so freudenlose und müde Christen. Давайте прочитаем следующий текст Писания, Евреям, 12, глава, 3 стих. Lesen Hebräer 12, 3. Achtet doch auf ihn, der solche Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Mm-hmm. Вы знаете, Слово Божие, оно такое уникальное. Wisst ihr, Wort Gottes ist so unikal. Если оно показывает нам наши недостатки, wenn es unsere Schwächen zeigt, оно обязательно еще помажет маслом потом. Also, er wird unbedingt dann noch das mit Öl zuschmieren. Okay. Помыслите о претерпевшем. Also achtet doch oder denkt noch oder vergesst то nicht. Подумайте об Иисусе. Also denkt an Jesus. Который все это прошел. Der das all das durchgegangen чтобы ist. Чтобы вам не изнемочь. Damit ihr nicht schwach werdet. Некоторые изнемогают и приходит усталость. Also manche werden einfach, sind einfach erschöпft und dann kommt die Müdigkeit. Да, мы люди. Ja, wir sind Menschen. Мы иногда устаем. Und manchmal werden wir müde. Но лекарство от изнеможения. Aber die Müdigkeit gegen die Erschöpfung. Я думаю о нем. Ich denke an ihn. Я думаю о нем. Ich denke an ihn. Вот когда ты начинаешь о чем-то думать, also wenn du anfängst über etwas nachzudenken, то приходит чувство, dann kommt Gefühl, и вот эти чувства, они начинают тебя как бы обнимать, да? Und dann kommen so Gefühle und diese Gefühle fangen dich irgendwie so wie zu umarmen. Вот если начинаешь думать о похоти, wenn du zum Beispiel über die Begierde anfängst nachzudenken, тогда похоть начинает тебя обнимать. Dann fängt an die Begierde dich zu umarmen. Начинаешь думать о проблемах. Du fängst an über die Probleme nachzudenken. И все так плохо. Und alles ist so ой, schlecht. У меня столько проблем. Oh, ich habe so viele Probleme. Проблемы обнимают тебя. Und die Probleme umarmen dich. Крепко. Und ganz, вокруг ganz шеи. Und richtig um deinen Hals. А если ты начинаешь думать о претерпевшем, об Иисусе, aber wenn du über Jesus anfängst nachzudenken, der das alles auch durchlitten hat, когда ты начинаешь думать о Кресте, wenn du über das Kreuz anfängst nachzudenken, тогда любовь Божия начинает тебя обнимать, dann fängt an, die Liebe Gottes dich zu umarmen. Amen. Amen. И послушайте, прежде всего, und hör zu, vor, als allererstes, прежде и похоти, vor der Begierde, и прежде любви Божией und, vor der Liebe Gottes, стоит мысль. Steht ein Gedanke. Стоит мысль. Steht ein Gedanke. А мыслями управляешь ты. Und, deine Gedanken, tust du leiten. Мыслями управляем мы с вами сами, не also, Господь. Also wir beherrschen und, leiten unsere Gedanken, nicht du, nicht der Herr. Я верю, что все мы любим Господа. Ich glaube daran, dass wir alle unseren Herrn lieben. Но, знаете, иногда мы отвлекаемся от Него. Aber wisst ihr, manchmal lenken wir uns von ihm ab. Вот представляете, можно отвлечься от Бога. Könnt ihr euch vorstellen, man kann sich von Gott ablenken. Даже когда ты что-то делаешь для Него. Auch sogar, wenn du für ihn dabei was tust. Поэтому не путай служение Богу, deswegen, Богу самим Богом. Deswegen sollst du nicht verwechseln den Dienst an Gott mit Gott selbst. Не путай служение Богу самим Богом. Also verwechsle nicht den Dienst an Gott mit dem Gott selbst. Твое служение Господу, оно очень важно. Dein Dienst an Gott ist sehr, sehr wichtig. Прежде всего, тебе самому. Also for, als allererstes für dich selbst. И Господь, Он очень ценит твое служение. Und der Herr schätzt auch deinen Dienst. И оно приятно Господу. Und es ist angenehm für ihn. Но только тогда, aber erst dann, когда Он сам для тебя важнее, чем твое служение. Wenn er für dich der wichtigste ist als dein Dienst. И знаете, иногда бывает, вот мы имеем успех в своем служении. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir Erfolg haben in unserem Dienst. И оно как бы захлёстывает нас. Und das überschwingt, das ist, wirkt so überschwänglich auf uns. И мы уже начинаем мерить себя вот результатом вот этого служения. Und wir fangen schon uns daran zu messen, wie dieser Dienst ist. Как бы вот, вот этими успехами. Also mit diesen Erfolgen messen wir uns. Не тем, вот, что Бог думает обо мне. Also nicht, wir denken da nicht über das, was Gott über uns denkt. Мы просто забываем об этом. Sondern, конечно, мы это знаем, да? Natürlich wissen wir das. Но мы начинаем мерить себя как бы своими успехами. Aber wir fangen an, uns nach unseren Erfolgen zu messen. Но выше всего этого стоит Господь. Aber höher als das steht Amen. Unser Herr. Amen. И вот мы читаем также в Библии, как Иисус выбирал себе учеников. Und auch lesen wir in der Bibel, wie Jesus seine Jünger ausgewählt hat. Среди других был избран Иуда. Und außerdem war auch der Juda ausgewählt. И вы знаете, Иуда, он не был каким-то монстром или подлецом, как вот некоторые думают. Judas war nicht ein schlechter Mensch. Er war, ja, war kein schlechter он Mensch. Был такой же, как и другие ученики. Er war genauso wie andere Jünger. И вот в свое время он услышал Иисуса. Zu seiner Zeit hat er Jesus gehört. Он откликнулся на его призыв. Und er hat auf seinen Ruf geantwortet. Он слушал проповедь Иисуса. Er hat die Predigen von Jesus gehört. Его сердце горело. Und sein Herz brannte он nach последовал ihm. За ним. Und er folgte ihm auch. И он, знаете, у него были дары. Und wisst ihr, er hat Gaben gehabt. Он был таким, ну, одаренным финансистом. Also er war ein begabter Finanzier. Поэтому его сделали казначеем. Deswegen wurde ja auch der, der das Geld verwaltet hat. Иуда даже был послан вместе с 12 учениками проповедовать Божье царство и исцелять больных. Und Judas wurde sogar geschickt, das Reich Gottes zu predigen mit anderen Jüngern. И он имел успех. Und er hatte auch Erfolge gehabt. Так вот, как же так получилось? Und wie kam das dann denn dazu? Что вот этот потенциальный человек, dass dieser potenzielle Mensch, стал отступником и предателем. Wurde zu einem Verräter. Вот однажды после очень странной проповеди, manchmal kommen solche seltsamen Predigten, и многие из учеников Иисуса оставили его. Also manche Jünger haben ihn dann verlassen. И тогда Иисус спрашивает своих 12 учеников. Und dann fragt Jesus seine 12 Jünger. Не хотите ли вы оставить меня? Wollt ihr vielleicht mich auch verlassen? И вот Петр, как всегда, за всех отвечает, да? Und der Petrus wie immer antwortet dann für alle. Куда нам идти, Господи? Wo sollen wir hin, Herr? У тебя слава вечной жизни. Bei dir sind die alle Worte des Lebens. А Иисус им отвечает. Aber Jesus antwortete ihnen. Не 12 ли избрал я? Habe ich denn nicht 12 erwählt? Но один из вас дьявол. Aber einer von euch ist der Teufel. Он имел в виду Иуду. Er hat den Judas gemeint. Может быть, Иуда сам еще даже не подозревал об этом. Vielleicht hat Judas selbst gar nicht geahnt, dass er das ist. Но Иисус уже заметил вот что-то неправильное в его сердце. Aber Jesus bemerkte schon damals, was nicht stimmte in seinem Herzen. Иисус видел, как идет развитие его мыслей. Und Jesus sah, wie seine Gedanken sich entwickelten. Он видел, что Иуда уже не мог, так как раньше, слышать Иисуса. Und er hat gesehen, dass Judas nicht wie früher Jesus zuhören konnte. Иуда все меньше и меньше соглашался с ним. Und Judas hat weniger und weniger ihm zugestimmt. И вот послушайте. Und jetzt hört mir bitte genau zu. Отступничество и предательство произрастают как плод жизни человека. Also wenn ein Mensch abfällt und von Gott sich lossagt, das fängt alles in Gedanken an. Это вырастает как плод жизни человека. Wächst wie eine Frucht im Leben eines Menschen. И есть опасные семена, которые дьявол сеет в нашей жизни. Und es gibt gefährliche Samen, die der Teufel in unser Leben sät. Поэтому необходимо следить за своим сердцем. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auf unser Herz achten. Вовремя вырывать эти сорняки. Also rechtzeitig dieses Unkraut rausreißen. Вовремя каяться самим. Und rechtzeitig selbst Buße zu tun. Вовремя прощать другим. Und rechtzeitig den anderen zu vergeben. Быть искренним с Богом. Und aufrichtig mit Gott sein. И не допускать. Und nicht zulassen. Чтобы что-то чужое заняло место Иисуса в нашем dass сердце. Dass etwas Fremdes den Platz, wo Gott gehört, einnimmt. И вот у Иуды все выглядело точно так же, как раньше. Und bei Judas sah alles wie vorher aus. Но в его сердце стали прорастать горькие семена. Aber in seinem Herzen fingen an, diese bitteren Samen zu wachsen. Которые все больше и больше разделяли его с Иисусом. Die mehr und mehr ihn von Gott entfernten und teilten. И вот Библия говорит нам, Und die Bibel sagt uns, что больше всего хранило, мы хранили свое сердце. Dass wir das am meisten bewahren sollen, das ist unser Herz. Потому что из него источники жизни. Denn aus ihm entspringen alle Quellen des Lebens. Что ты больше всего ценишь в своей жизни? Und was schätzt du am meisten in deinem Leben? Что тебе Leben? Особо дорого? Was ist für dich besonders wertvoll? То, что ты сеешь сегодня, прорастет завтра. Denn das, was du heute siehst, das wird morgen rauswachsen. И вот мы получаем в церкви такое хорошее учение. Und wir bekommen in der Gemeinde so eine gute Lehre. У нас есть все возможности возрастать. Wir haben alle Möglichkeiten, gut zu wachsen. Но ничего не произойдет, если мы только будем оставаться слушателями. Aber es wird nichts geschehen, wenn wir nur die Hörer bleiben. Поэтому нам нужно смотреть в зеркало Слова Божьего. Deswegen sollen wir in den Spiegel Gottes schauen. И вот в Библии мы также читаем историю про мытаря и фарисея. Und wir lesen auch die Geschichte aus der Bibel über einen über den Pharisäer und über einen Steuereintreiber. Вы знаете, мытарь бил себя в грудь, да, also прости меня, Господь. Der Steuereintreiber hat sich in die Brust geschlagen und gesagt, Gott, vergebe mir. А что делал фарисей? Aber was hat der Pharisäer gemacht? Он перечислял свои достоинства перед Богом. Er hat seine Errungenschaften vor Gott aufgezählt oder и das, вот Иисус was er говорит, und Jesus sagt, что мытарь пошел оправданным домой. Dass der Steuereintreiber als ein Gerechter, also gerechtfertigter Mann nach Hause gegangen ist. А в чем было фарисею каяться? Und denn wozu sollte oder für was sollte der Он же духовный человек. Denn er ist doch ein geistlicher Mann. Он закон знает. Er kennt das Gesetz. Он может даже других научить. Er kann sogar die anderen belehren und lehren. Warum soll er Buße tun? И вот когда мы пришли к Богу, und als wir zu Gott kamen, у нас ничего не было. Hatten wir gar nichts. И мы вот как этот мытарь били себя в грудь. Und wir sind wie dieser Steuereintreiber, haben wir in die Brust uns geschlagen und haben gesagt, будь милостив ко мне. Sei barmherzig zu mir. Но вот со временем мы научились многим духовным вещам. Und mit der Zeit haben wir einige geistliche Dinge kennengelernt. Приобрели даже какое-то такое богатство. Wir haben sogar so einen bestimmten Schatz gewonnen. Научились даже давать что-то. Wir haben sogar gelernt, was zu geben. И нам кажется, что мы уже научились. Und uns scheint so, als ob wir bereits gelernt haben, что мы такие познавшие, духовные dass уже. Wir so, dass wir das erkannt haben, dass wir so geistlich sind. Ну что или кто у тебя в центре? Aber wer oder was ist in deinem Zentrum? На чем сфокусирован твой взгляд? Auf was ist dein Blick fokussiert? Вот давайте проверим, как я молюсь, да? Lass uns mal prüfen, wie ich bete. Говорю ли я честно перед Богом? Rede ich denn aufrichtig und ehrlich vor Gott? Или, может быть, я... Когда молюсь, вот подбираю какие-то слова. Oder bete ich so, dass ich nach Worten suchen muss, um zu beten. Ну, такие какие-то правильные слова, которые должны понравиться Богу, да? Man möchte so richtige Worte aussuchen, die Gott gefallen. Хочу ли я того, что хочет Бог в моей жизни? Will ich denn das, was Gott will in meinem Leben? Вот если мы не открываемся пред Богом полностью, also, wenn wir vor Gott uns nicht komplett öffnen, то когда-нибудь мы пожнем dann werden wir eines Tages ernten, разочарование, Enttäuschung, скуку Langeweile, и засуху в отношении und с Господом. Und auch die Trockenheit, Trockenzeit, was Gott anbetrifft, и вот со временем все обнаружится. Seine Beziehung zu ihm. И опасно в том, что грех или лукавство могут дать корни в нашей жизни. Und die Gefahr ist, dass die Sünde und die Heuchelei die Wurzel schlagen können in unserem Leben. И тогда избавиться от них будет уже не так просто. Und dann wird es ganz schwierig sein, sie loszuwerden. Понимаете, когда мы одеваем маску, versteht ihr, wenn wir eine Maske anziehen, мы не можем четко видеть или слышать даже. Dann können wir nicht klar sehen, sogar nicht klar hören. Ну, кто-нибудь одевал маску, ну, нормальную маску Hat одевали, как vielleicht von euch eine да? Maske mal angezogen? Клоунскую маску. Вот, ну что ты можешь видеть через прорезь для глаз? Also, да? Was kannst du durch diese Schlitzaugen sehen? Вот образно говоря, und, bildlich, gesehen, мы не можем gesagt, видеть нужд нашего ближнего, когда мы в маске. Können wir die Nöte von unserem Nächsten nicht sehen, wenn wir diese Maske anhaben? Мы не можем слышать Божий голос четко. Wir können nicht klar und deutlich Stimme Gottes hören. Вы знаете, мы даже можем попасть в беду. Wisst ihr, wir können sogar in ein Unglück geraten. Ну, в яму упасть, там, под машину попасть, also irgendwo, образно говоря. Ja, das ist nur so bildlich gesagt. Нам нужно снять наши маски. Also wir müssen unsere Masken ausziehen. Amen. Amen. Amen. Иисус сказал, что вот в свое время все обнаружится. Jesus hat gesagt, zu bestimmten Zeit wird alles offenbar werden. Потому что однажды Бог сорвет все маски. Denn eines Tages wird Gott alle Masken runterreißen. И то, что сказали в темноте, услышится во свете. Und das, was in der Dunkelheit gesagt wurde, wird im Licht offenbar werden. Господь знает, каким мы на самом деле. Der Herr kennt uns, wie wir tatsächlich sind. Он все знает. Er weiß alles. Вы знаете, чем больше фальши в нашей жизни, wisst ihr, je mehr Falschheit in unserem Leben ist, тем труднее нам услышать Бога. Desto schwieriger fällt uns, Gott zu hören. Потому что ложь или фальшь, denn die Falschheit und die Lügen, разрушает не только человеческие отношения, но и отношения с Господом. Zerstört nicht nur menschliche Beziehungen, sondern Beziehungen zu Gott. И чем дальше человек от Бога, und je weiter der Mensch von Gott ist, тем беззащитнее он себя чувствует. Desto schutzloser fühlt er sich. И тем более нужнее ему становится эта маска. Und umso mehr wird er diese Maske brauchen. И вот мы его церковь. Und wir als Gemeinde, мы невеста Иисуса. Wir sind Braut Jesu. И мы призваны в этот мир нести Божью истину. Und wir sind dazu berufen, dieser Welt die Wahrheit zu, и вот zu tragen. Вокруг нас погибающий мир. Denn um uns herum ist eine Welt, die verloren geht. И этот мир ищет ответы. Und diese Welt, die sucht nach Antworten. Имеем ли мы сами эти ответы? Haben wir denn selbst diese Antworten? Можем ли мы дать эти ответы этому миру? Können wir denn Antworten dieser Welt geben? И где наши силы, чтобы спасать обреченных на смерть? Und wo ist denn unsere Kraft, um die Menschen, die schon verloren gehen? Иисус говорил, как власть имеющий. Jesus hat gesprochen als der, der Vollmacht hatte. Они как религиозники. Und nicht wie ein religiöser Mensch. И мы должны тоже говорить и действовать. Und genau so sollen wir reden und Taten tun. Как власть имеющие. Handeln, die als die Vollmacht haben. Они как религиозники. Und да? nicht wie als religiöse Menschen. Okay. Okay. И поймите, что мы никогда не сможем никого убедить в том, Versteht mir bitte, dass wir niemals jemanden überzeugen können, darüber, в том, что мы сами не убеждены. Darüber, wo wir selbst uns unsicher sind. И как мы можем человеку доказать или показать истинность Божьего Слова, und wir können wieder Menschen beweisen oder die Wahrhaftigkeit des Wortes ihm nahebringen, если мы сами не живем им. Wenn wir selbst das nicht leben. Понимаете, этот мир, он очень-очень чутко чувствует фальшь. Versteht ihr, diese Welt, sie spürt diese Falschheit ganz Поэтому deutlich. Нам, Церкви Божией, в первую очередь, нам нужно избавиться от своих масок. Deswegen sollen wir in erster Linie als Gemeinde unsere Masken loswerden. И стать настоящими перед Богом. Und echt werden. Настоящими перед Богом. Wasch echt vor Gott настоящими werden. Перед людьми. Also echt vor Menschen werden. И вот если мы будем искренними и настоящими, und wenn wir aufrichtig und echt sein werden, то тогда этот мир, он увидит нас. Dann wird diese Welt uns auch sehen. И это будет притягивать его к нам. Das wird sie anziehen an uns. И тогда их уши откроются, чтобы услышать о Божьей любви. Dann werden ihre Ohren auch geöffnet werden, um Gottes Liebe aufnehmen zu können. И чтобы прийти к нему. Um zu ihm zu kommen. Бог, он всемогущий Бог. Gott ist ein großer Gott und allmächtiger Gott. Для него нет ничего невозможного. Für ihn gibt es nichts, was unmöglich wäre. И Бог сказал Аврааму. Und Gott sagte Abraham. Если ты хочешь видеть меня, wenn du mich sehen willst, если ты хочешь всегда видеть меня, wenn du mich immer sehen willst, великим и могущественным, als einen großen und allmächtigen Gott, в твоей жизни, in deinem Leben, ходи предо мною. Dann wandle vor mir. Ходи предо мною. Wandle vor mir. Отдели себя от окружающих тебя народов. Sonder dich ab von dem Volk, was dich umgibt. Если ты хочешь видеть, wenn du sehen willst, если ты хочешь видеть, wenn du sehen willst, великого и могущественного Бога в твоей жизни, einem großen und allmächtigen Gott in deinem Leben, не ходи перед людьми, dann wandle nicht vor Menschen. Не пользуйся мнением людей. Und gebrauche nicht die Meinung von Menschen. Это не важно, что они о тебе думают. Das ist nicht wichtig, was sie über dich denken. Мы призваны не для того, чтобы угождать людям. Wir sind nicht dazu berufen, um Menschen zu gefallen. Мы призваны для того, чтобы угодить Богу. Wir sind dazu berufen, um Gott zu gefallen. И жить для Его славы. Und für seine Herrlichkeit zu leben. Если ты хочешь видеть, wenn du es sehen willst, великого и могущественного Бога, wenn du einen allmächtigen, großen Gott sehen willst, в твоей жизни, in deinem Leben, ходи перед Богом. Wandle von Gott. Ходи перед Богом. Wandle vor Gott.